Fritz. Podcast. Die Welt ist klein mit Holger Klein. Blue Moon. Die Welt ist vor allen Dingen ein Rätsel und solche versuchen wir heute wieder zu lösen, denn heute ist der erste Freitag im Monat und zwar der erste Freitag im Monat April. Ich lade euch ein, anzurufen unter 0331 70 97 110 und mir Fragen zu stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten kann, um auf diese Weise euch die näheren Umstände eines von mir gestellten Rätsels zu ergründen. Ich hoffe, der Satz war einigermaßen richtig. Also das Spiel, das wir spielen, geht so. Ich schildere einen Sachverhalt. In diesem Sachverhalt kommt jemand zu Schaden, denn der Sachverhalt, den entnehme ich im Wesentlichen einer Sachverhaltesammlung, die auf den Namen Black Stories hört. Ich schildere also einen Sachverhalt. Es gibt zu diesem Sachverhalt eindeutige Umstände. Ja, so, ihr kennt das vielleicht so, dieses Spiel. Ein Taucher liegt tot in der Wüste. Was ist da passiert? Und ihr müsst so lange Fragen stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten kann, bis ihr rausfindet, dass das, dass der bei einem Wirbelsturm das Wasser aufgesogen und in die Wüste getragen oder irgend sowas halt. Ne? Ihr kennt das. Also, ich schildere einen Sachverhalt. Ihr ruft hier an unter 0331 70 97 110 und stellt mir Fragen, die ich nur mit Ja oder mit Nein beantworten kann und tastet euch so an das Rätsels Lösung ran. Das Ganze, es gibt nichts zu gewinnen, jedenfalls nicht für die Rätseltruppe, die hier sich hoffentlich nachher am Telefon versammelt. Aber immerhin gibt's was zu gewinnen für euch, falls ihr ein Hörerinnenrätsel einsendet. Solche Rätsel schickt ihr an, also ihr denkt euch selber eins aus, ne? Einen Sachverhalt, bei dem jemand zu Schaden kommt. Wir sind hier keine freundlichen Leute hier. Ein Sachverhalt, bei dem jemand zu Schaden kommt und eindeutige Umstände zu diesem Sachverhalt und schickt das Ganze per Mail an holger.klein@fritz.de. Holger Klein ist mein Name. Und darum kommt diese Mail dann auch bei mir an. Wo war ich? Genau. Wenn wir dann ein Hörerrätsel spielen und die Rätseltruppe, die hier rätseltruppt, das nicht gelöst kriegt, dann kriegt der oder die Einsenderin eine Fritz-Gehirnzelle von mir. Ne? Wegen Gehirn und Denken und Rätseln, so verstehst schon, ne? Metapher, sowas, ne? So die Sachen halt. Die ganz Harten unter euch warten natürlich nicht ab, bis ich den Sachverhalt geschildert habe, sondern denken sich, ich kriege sowieso jedes Rätsel raus und rufen jetzt schon mal durch. 0331 70 97 110. Die nicht ganz so Harten hören jetzt gut zu, während ich den Sachverhalt schildere. Es ist der Sachverhalt von letzter Woche. Da haben wir nämlich einen Cliffhanger produziert. Und nicht letzte Woche, sondern letzten Monat, Verzeihung, ist der Sachverhalt von letztem Monat. Da haben wir einen Cliffhanger produziert. Und der Sachverhalt, den wir da gespielt haben, der heißt Verzweifelter Versuch. Ein Mann lag auf dem Boden, blauen Schaum vor dem Mund. Na, was ist da los? Ein Mann lag auf dem Boden, blauen Schaum vor dem Mund. Verzweifelter Versuch, heißt das Rätsel. 0331 70 97 110 anrufen, mir Fragen stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten kann und so die näheren Umstände dieses Sachverhaltes ergründen. Der Kraftfutter Mischwerk Remix von Entertainment for the Brain Dead's Run. Es ist der erste Freitag im Monat und darum lösen wir Rätsel. Und Rätsel lösen geht so, dass ich einen Sachverhalt schildere. Der Sachverhalt, um den es hier geht, lautet verzweifelter Versuch und geht so. Ein Mann lag auf dem Boden, blauer Schaum vor dem Mund. Verzweifelter Versuch. Was ist da passiert? Ihr findet es raus unter 0331 70 97 110, indem ihr mir Fragen stellt, die ich ausschließlich mit Ja oder mit Nein beantworten kann. Und den Anfang, den macht heute Abend der Martin. Hallo Martin. Hallo Holgi. Was ist da passiert, Martin? Ja, ist eine gute Frage. Also gute Frage. Ich sag mal so, also ich habe in meinem Badezimmer zwei Produkte, die blauen Schaum vor meinem Mund verursachen. Also würde ich sagen, ist die erste Frage, die ich hier stellen würde. Befindet sich die Leiche des Mannes oder ist der Mann im Badezimmer? Nein. Okay. Verdammt. Ja. Das ist jetzt doof. Habe ich noch weitere Fragen? Oder? Ja, nee, mach weiter. Du, also so viele Leute rufen dir nicht an. Das ist eine sehr unbeliebte Sendung, die ich mache. Ja. Das heißt, im Zweifelsfall bist du das arme Schwein, das bis Mitternacht jetzt hier am Telefon bleiben und mit mir reden muss. Na, ist ja und super. Mich amüsieren muss. Okay, also ein Mann mit blauem Schaum, ja? Jo. Vor dem Mund. Genau, ein Mann lag auf dem Boden, blauen Schaum vor dem Mund. Okay, dann würde ich fragen, ist der Mann in den eigenen vier Wänden gekommen? Nein. Okay. Ist der Mann eines natürlichen Todes gestorben? Nein. Ja, das läuft nicht gut für mich, ne? Nee, aber ist okay. Gibt ja nichts zu gewinnen, also von daher. Ja, also okay. Gibt nichts zu gewinnen, von daher kannst du halt nur verlieren. Also Ja, super. Was könnte man noch fragen? Weiß nicht. Grenzen wir vielleicht mal den Mann ein. Also ist der Mann in einer irgendwie gearteten Liebesbeziehung? Das weiß ich nicht. Okay, spielt also keine Rolle. Genau. War der Mann alleine an diesem Ort, an dem er aufgefunden oder gestorben ist? Okay. Handelte es sich um einen öffentlichen Raum? Jein. Entschuldigung. Aber, ja, okay, also es ist ein Hotel oder sowas? Es ist, ja, so in der Art, genau. Also es fällt in die Kategorie oder sowas. Okay. Also es ist vermutlich kein richtiger öffentlicher Platz und es ist auch keine richtige Wohnung, weil es ist ja oder sowas. War der Mann, spielt das Alter des Mannes eine Rolle? Nur sehr begrenzt. Nur sehr begrenzt. Es ist nicht unwesentlich, aber es ist jetzt auch egal, ob er 100 oder 20 ist. Okay. Und er ist nicht eines natürlichen Todes gestorben. Ja. Das heißt, ein Herzinfarkt beim Zähneputzen oder sowas fällt vielleicht weg. Ja. Dann könnten wir noch in die Richtung gehen. Zu welcher Tageszeit wurde der Mann denn gefunden? Also ich muss ja oder nein fragen. Genau, ich wollte gerade sagen, so nicht, Freundchen. Wurde er denn in den Abendstunden, also sage ich mal nach 18 Uhr, aufgefunden oder spielt das eine Rolle? Auf Oder-Fragen antworte ich ja grundsätzlich nicht. Früher hatte ich noch Kätzchen in so Einweggläsern in einem Schrank, aber die sind uns ausgegangen. Okay. Die habe ich mich immer gekümmert, wenn jemand Oder-Fragen gestellt hat, aber wir haben keine Kätzchen mehr. Ach so. Ja. Spielt die Tageszeit des Todes eine Rolle? Nein. Hauptsache viele Worte machen, ne? Muss ja irgendwie die Zeit rumkriegen. Ja. Das ist ja. Eben, wenn sie keiner anruft, dann können wir dann weiter vorgehen. Also wir haben. Ich hätte noch einen in der Leitung. Soll ich mal Hilfe holen? Ja. Mach ich mal, okay. Hallo Adrian. Adrian, das ist Martin. Martin, das ist Adrian. Hallo Adrian. Hallo Martin. Ja, kannst du mir helfen? Ich würde sagen, ist Seife. Bitte? Seife? Kannst du das in einem ganzen Satz bitte formulieren? Hat er Seife zu sich genommen? Nein. Blaue Flüssigkeit. Schaum, blauer Schaum vor dem Mund. Also Adrian, ich würde vorschlagen, dass wir nochmal versuchen, irgendwie die örtlichen Gegebenheiten irgendwie zu klären. Also wir wissen ja, dass es ein so sehen wie öffentlicher Raum ist, weil ich glaube, dass das irgendwie schon eine Rolle spielt, rauszufinden, wo der blaue Schaum herkommt. Adrian? Ja? Du hast ein schnurloses Telefon, oder? Ja. Kannst du dich mal irgendwie einen halben Meter zu deiner Basisstation hinbewegen oder so? Es brummt gerade sehr schlimm. Oh, sie ist nämlich gerade in einer anderen Wohnung, deshalb. Mhm. Besser? Nö. Mal gucken, wie lange ich das ertrage. Okay. Ist es irgendwo in einem Haus? Ja. Badezimmer? Nein. Dann müsste das vielleicht Wohnzimmer? Nein. Was gibt's? Die Küche? Was hat es? Nein. Das Esszimmer? Was? Das Esszimmer? Nein. Schlafzimmer? Nein. Flur? Nein. Also mehr Räume habe ich nicht. Tut mir leid, Holgi. Tja, das geht nicht. Treppenhaus? Nein. Dachboden? Auch nicht. Keller? Nö. Da gibt's ja nur noch Speiseraum? Nö. Irgendwo im Haus. Ja. Hä? Garage. Nein. Ich habe noch einen. Einen haben wir noch. Hier, komm. Warte auf. Janis. Hallo. Hallo. Janis Varoufakis? Oder? Den habe ich auch noch nie gehört in letzter Zeit. Long time no see. Hallo Janis. Ja, lange nicht mehr angerufen. Ja. Ja. Ich habe in letzter Zeit leider nicht zugehört. Das ist eine Unverschämtheit. Ich finde, unverschämt. Dein Job ist zuhören. Du bist Hörer. Ja? You had one job. Ja, ich habe ja gerade angerufen. Ach so, es war schwierig, da dem Rätsel zu folgen. Was können wir für dich tun? Der Mann wurde aufgefunden und zwar in einem Raum, in einem Haus, das mehr oder weniger öffentlich ist, aber es ist nicht so richtig öffentlich. Okay. Hatten wir schon die Frage, sind andere Personen beteiligt? Nein, die Frage hatten wir noch nicht. Sind andere Personen beteiligt? Ja. Okay. Also wir wissen auch, dass es kein natürlicher Tod war? Nein. Wie? Ich hab doch gefragt, ist es ein natürlicher Tod gewesen? Mhm, nein. Also es ist weder ein natürlicher noch ein unnatürlicher Tod? Ja. Du machst Sachen, ey. Was gibt's denn da noch? Ja, was gibt's denn? Hat der Mann jemals gelebt? Ja, ja. Ist es ein Mensch? Ja. Entschuldigung. Du machst dich gerade voll lustig über uns, oder? Ja. Ach, es macht gerade Spaß. Manchmal macht's ja Spaß. Okay. Also ihr müsst mir das auch mal gönnen. In der Regel verachte ich euch ja, aber heute, da lache ich mal. Okay, wurde er vergiftet? Nein. Wurde er willentlich umgebracht? Nein. Achso, wurde er überhaupt umgebracht? Nee. Ist es ein Unfall gewesen? Nein. War es Suizid? Nein. Hat der Mann das mitbekommen? Was? So die Situation. Ja. Und, okay. Und er wollte das auch nicht? Also wollte er es? Was? Das, was dann später dazu geführt hat, dass er blauen Schaum vor dem Mund hat? Ja, das wollte er. Das hat er sich beigebracht, sozusagen. Hatte er eine Krankheit? Nö. Also kann sein, dass er eine Krankheit hatte. Je nachdem, wie alt er war. Ich zum Beispiel, ich bin ja auch schon älter, ich habe ständig irgendwas. Naja. Okay, war der Mann in irgendeiner Form im Urlaub oder so etwas? In irgendeiner Form im Urlaub oder so irgendwas? Ja, also, befand er sich in seinen ich sag mal, normalen Arbeits- und Lebensraum? Vermutlich. Okay, also war er nicht irgendwie auf Malle oder sonst was? Nee, da war er nicht. Hat er etwas zu sich genommen, was dann zu diesem Schaum geführt hat? Ja. War der Schaum ursächlich für seinen Tod? Nein. Okay. Das heißt, die Situation, in der er sich befand, verursachte die Tatsache, dass er Schaum vor dem Mund hat, hatte aber nichts mit dem Tod zu tun. Okay, also den einen Tipp gebe ich euch. Wie kommt ihr eigentlich auf die Idee, dass er tot ist? Darum feigst ich hier gerade die ganze Zeit so rum. Was gibt's denn noch? Er ist keines natürlichen Todes gestorben. Er ist auch nicht umgebracht worden. Was gibt's denn da noch? Ja, der lebt halt. Na gut. Das ist wahrscheinlich der großzügigste Tipp, den ich in der Geschichte des öffentlich-rechtlichen deutschen Tonrundfunks gegeben habe. Okay, er hatte Paronentose, wollte sich die Zähne putzen und ist an einem verzweifelten Versuch, durch Zahnpasta diese Paronentose zu entfernen, in die Situation gekommen. Richtig. Ernsthaft? Nein. Natürlich nicht. Nein. Aber dieser Moment, weißt du, dieser ganz kurze Augenblick, wo du denkst, das kann doch eigentlich gar nicht sein, dass ich jetzt gerade aus dem Stand... Okay. Ist es ein rationaler Mann? Also, oder... glaubt er an Hokuspokus wie, was weiß ich, Homöopathie oder das was weiß ich nicht. Okay. Ist er denn in einer lebensbedrohlichen Situation gewesen zu dem Zeitpunkt? Nö. Also er hat einfach nur Schaum vom Mund. Ja. Hat das irgendwas an seinem Leben geändert? Ja. Hat der Mann einen Bart gehabt? Das weiß ich nicht. Okay. Konnte er danach normal weiterleben? Ja, vermutlich. Blauer Schaum vor dem Mund. Aber es waren ja andere Menschen beteiligt. Ja. Hatte diese andere Person auch was damit zu tun, dass er dann Schaum vor dem Mund hatte? Indirekt. Okay. Hat er sich diesen blauen Schaum vor den Mund getan, in irgendeiner Form, um eine Reaktion bei der anderen Person hervorzurufen? Um sie zu beeindrucken oder ihn zu beeindrucken oder irgendwie so etwas? Ja, ja, kann man so sagen. Also ja. Okay, war er verliebt in diese andere Person? Nein, nein, nein, nein. War es ein Mann, die andere Person? Ich denke schon. Waren es eine Person? Nein. Nur? Mehrere Personen? Ja. Unter 10? Ja. Unter 5? Vermutlich. Ist es wichtig? Nicht wirklich. Okay. Ist er Teil eines Vereins oder einer Mannschaft oder so etwas? Das weiß ich nicht. Aber vermutlich, also fürs Rätsel nicht. Nee. Hm. Ist der Mann in einer... Ja. Entschuldigung. Entschuldigung, mach du. War er in einer alltäglichen Situation? Also nicht sowas wie eine Party oder so, sondern einfach nur ein normales Leben? Das... Kommt auf den Lebensentwurf an, nicht wahr? Ja, genau, das kommt tatsächlich auf den Lebensentwurf an. Also ich kenne Leute, die sich in dieser Situation, in einer normalen Situation befinden. Ich persönlich wäre nicht in einer normalen Situation, wenn ich in dieser Situation wäre, in der dieser Mann war, kurz bevor er mit dem Schaum aufgefunden wurde. Okay. Moment, ich würde gerne nochmal zu dem Raum zurückkommen. Bitte. Handelt es sich um ein Restaurant? Nein. Wollt ihr noch Hilfe? Ich hätte noch Anrufer, so... Den einen oder anderen. Frauen rufen ja leider nicht an, obwohl die hier bevorzugt werden. Ja. Sollen wir noch einen? Wen wollt ihr haben? Wollt ihr Tobi, Georg, Jens oder Ronny? Ich finde Ronny lustig. Ronny? Okay. Ja. Ronny! Ja? Hallo Ronny. Du bist jetzt die Hilfe für Adrian, Martin und Janis. Ja, genau. Dann lass mal hören. Also wir vermuten, er hat Küste genommen. Wie viele seid ihr denn? Also zu zweit. Echt? Das klang aber nach mehr da hinten. Hat einer von euch blauen Schaum vor dem Mund? Was sagst du, Ronny? Hast du da dein Radio im Hintergrund an? Mach das mal bitte aus. Wenn man im Radio anruft, darf man selber kein Radio anhaben. Nee. Sitzt du irgendwie, weiß ich nicht, auf dem Klo? Ja, genau. Das scheint ein bisschen, ne? Ja. Hast du blauen Schaum vor dem Mund? Nein. Also ich habe keinen Schaum vor dem Mund. Ja. Hast du eine Frage, du hast eben was gefragt, aber das haben wir nicht gehört, ne? Na, ob er Küsse genommen hätte, wegen blauen Schaum so? Was genommen hat? Na, Küsse. Küsse? Was für Küsse nimmt man denn so, wo du herkommst und blauen Schaum vor dem Mund kriegt dann davon? Ja, weiße Küsse. So, lassen wir die mal weiter Spaß haben und lösen bei uns mal weiter Rätsel, ne? Okay, ich habe vielleicht noch eine andere Theorie. Also ich höre mal einen Tobi dazu. Hallo Tobi. Okay. Hallo ihr schönen Leute. Oh. Na? Jetzt sind wir alle beeindruckt und eingeschüchtert, Tobi. Ich freue mich hier zu sein. Ich freu mich auch hier zu sein. Wir freuen uns natürlich auch hier, Tobi. Habt ihr auch so ein komisch unterspanntes Gefühl irgendwie die ganze Zeit? Ja. Das heißt, wir haben eine Frage. Von rotem Wein bekommt man doch blaue Lippen, nicht wahr? Genau. Hat Rotwein etwas mit dieser ganzen Situation zu tun? Möglicherweise. Also nein. Das habe ich nicht gesagt. Ist es wichtig, dass der Schaum blau ist? Ja. Und jetzt wüsstet ihr gerne, auf welche dieser beiden Fragen, die gleichzeitig gestellt wurden, ich mit Ja geantwortet habe. Auf meine natürlich. Welche waren das? War Alkohol im Spiel. Es war Alkohol im Spiel. Tja. Harter Alkohol? Fragezeichen. Das weiß ich wieder nicht. Kommt auf den Lebensentwurf an. Genau, das weiß ich wieder nicht. Also könnte genauso gut harter Alkohol wie Rotwein. Ich habe keine Ahnung. Also ist egal. Ja. Also was für Alkohol, das war es egal. Dass es Alkohol war... Das könnte eine Rolle spielen. Aber warum? Blutführer Sau. Bäh. Das ist so. Das mischt man gelegentlich in so Cocktails, wie weiß ich gar nicht, wo tut man das rein? Plantas Punch, oder? Ist da nicht Blue Curaçao drin? Das ist grüne Wiese zum Beispiel mit Orangensaft. Ja, das haben wir früher mal getrunken. Mein erster Vollrausch war mit Blue Curaçao. Das sieht auch sehr interessant aus dabei. Da kann ich mich nicht mehr daran erinnern, wie das aussah. Aber das ist bestimmt fies. Aber das war tatsächlich, war Blue Curaçao mit Orangensaft. Und irgendwann war der Orangensaft alle, dann haben wir das Zeug halt so pur aus der Flasche gesoffen. So, wir waren jung und waren auf dem Land. Machst du heute bestimmt noch. Wenn ich auf dem Land bin, setze ich mich immer noch an auf dem Bordstein mit einer Flasche Blue Curaçao in der Hand. Lass mich volllaufen und beweine die alten Zeiten. Ja. Apropos alte Zeiten. Wir könnten ja auch mal Nachrichten machen, dann könnt ihr ein bisschen in euch gehen. Ne? Eine rauchen, genau, ein bisschen eine rauchen gehen, ein bisschen Alkohol trinken. Blue Curaçao bietet sich da an, das ist das Sendungsgetränk für heute Abend. Ja, also vielleicht schaffen wir es dann ja auch, die Unterspannung loszuwerden. Falls nicht, auch egal. Ne? So, kann man auch mal machen. Also bleibt dran, es geht gleich weiter. Ihr hört den Blue Moon auf Fritz und wir versuchen ein Rätsel zu lösen, beziehungsweise versuchen die ein Rätsel zu lösen. Das Rätsel geht so. Verzweifelter Versuch. Ein Mann lag auf dem Boden, blauen Schaum vor dem Mund. Ihr solltet rausfinden, was da los ist, unter 0331 70 97 110, indem ihr mir Fragen stellt, die ich nur mit Ja oder mit Nein beantworte, so wie Janis, Tobi, Martin und Adrian das gerade schon so herrlich vorgemacht haben. Nach den Nachrichten geht's weiter. Fritz. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden. Weiter geht's mit unserem Rätsel. Verzweifelter Versuch heißt es und es geht. Ein Mann lag auf dem Boden, blauen Schaum vor dem Mund. Was ist da passiert, Rätselgruppe? Ich bin auch schockiert davon, dass die Bahnschranken nicht funktionieren. Bitte was? Ich bin auch schockiert davon, dass die Bahnschranken nicht funktioniert. Und davon bist du irritiert, dass die Bahnschranke nicht funktioniert. Ja, und man dann selber gucken muss, ob ein Zug kommt. Ja, so war das früher. Ja, früher hatten wir auch keine Bahnschranken. Tja. Ja, was willst du denn sonst machen, wenn die Bahnschranke nicht funktioniert? Ja, dann kommt da irgendein böser Typ von der DB und stellt sich da hin. DB-Sicherheit stellt sich dann dahin und sorgt für unsere eigene Sicherheit. Genau. Also gut. Genau. So, Tobi, halt doch mal deinen Telefonhörer bitte ein bisschen stiller, weil du rüttelst und schepperst rum. Das geht gar nicht. Im Internet beschweren sie sich schon alle. Entschuldigung. Bitte. So, back to topic. Ja, back to topic. Genau, so. Wirklich, es ist ekelhaft. Ich hol mal die Claudia mit rein, weil Frauen ja bevorzugt werden. Hallo Claudia. Hallo. So Claudia, du hast jetzt hier vier so Typen. Ja. So halbstarke. Zeig denen mal, wo der Hammer hängt, wo der Bartel den Most holt. Der Froschjocken. Ist erstmal, das hat ja mit Alkohol zu tun. Das hat ja mit Alkohol zu tun, ja. Wollte ja den Geruch irgendwie übertünchen. Ja. Ja. Ne, so geht das, Jungs. So und, einfach ist das. Da kennt sich jemand aus, oder? Kann natürlich auch sein, dass ihr das Rätsel schon kennt und jetzt so tut, als würde sie raten. Ja. Nee, wir haben das öfter mal in der Berufsschule als Abschluss gemacht von der Lehrerin. Also von daher. So was lernt man in der Berufsschule? Ja, na, immer so als Freitag zum Ende hin, zum Entspannen so ein bisschen. Meine nächste Frage ist nur, ist es eine öffentliche Toilette? Das Rätseln oder das Alkoholberuf wegmachen? Black Stories, also diese Rätsel. So. Ja. Ja, ist es denn auf einer öffentlichen Toilette? Nein. Nein? Nein. Generell auf einer Toilette? Ja. Das war übrigens der letzte Raum, liebe Leute. Der letzte Raum im Haus, das WC. Ja, dann ist meine These, dass er sich einen Duftstein in den Mund geschoben hat, um den Geruch zu übertünchen. Ja, so ist es. Das finde ich jetzt irritierend. Du kennst das Rätsel wirklich nicht, doch. Das ist doch widerwärtig. Nee, generell Black Stories, ja. Ein Autofahrer aus Miami, Florida. Also das ist, was wir spielen, das ist die Black Stories, die Shit Happens Edition. Das heißt, die Sachen sind alle so passiert. Okay. Ein Autofahrer aus Miami, Florida, wurde von einer Polizeipatrouille verdächtigt, alkoholisiert am Steuer gesessen zu haben. Auf der örtlichen Dienststelle sollte er sich einer Atemalkoholkontrolle unterziehen. Er bat darum, zuvor die Toilette benutzen zu dürfen, kehrte jedoch nicht von dort zurück. Die Beamten fanden ihn würgend auf dem Boden des WCs, blauen Schaum spuckend. Der Betrunkene hatte Duftsteine aus den Urinalen geschluckt, in der Hoffnung, ihr Geruch würde die Alkoholspuren in seinem Atem übertünchen. Nach einem Besuch im Krankenhaus wurde er wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Bei dem Rätsel fällt mir ein sehr schöner, also ich weiß ja nicht, ob also, wie niederträchtig ihr so seid, jetzt so in eurem normalen Leben. Ich neige ja dazu, irgendwie klein und gemein zu sein gelegentlich. Also was man gut machen kann mit diesen Klosteinen ist, die kann man ja auch im Laden kaufen. Oh nein. Die kann man halt im Laden kaufen. Die gibt es in unterschiedlichen Größen. Ja? Die, also kaufst halt so in einigermaßen klein. Also jetzt nicht so riesige Dinger, dann funktioniert das nicht so gut. Also so klein wie möglich die Klosteine kaufen. Und dann gehst du direkt in dem Supermarkt, wo du die Klosteine kaufst, gehst du in die Abteilung für Backwaren, ne? So, wo es so Mehl gibt und sowas. Und da kaufst du Kuvertüre. Kuvertüre, das ist Schokolade zum Glasieren. Ja? Und dann gehst du nach Hause, machst die Kuvertüre, schmilzt du schön an, so in so einem Wasserbad, in die Schokolade, also dass sie flüssig wird. Und dann packst du die Klosteine in die Schokolade, ja? Und tust sie dann raus, lässt das wieder kalt werden. Ja? Und dann hast du halt so Dinger, die aussehen wie Schokomandeln oder sowas in der Richtung. Und die kannst du dann in so eine Konfektschale tun, ja, und hinstellen. Hast du denn für Freunde, Holgi? Was? Das ist total super. Das ist ein großes Hallo, ein Riesenspaß auf jeder Party. Also für alle anderen, außer den Ersten, der da so ein Ding rausfrisst. Gerade eben wollte ich eigentlich fragen, wie man auf die Idee kommt, sich so einen Klostein in den Mund zu stecken. Aber jetzt, meine Frage eigentlich eher, wie kommt man denn bitte auf diese Idee? Das hat mein Vater mir erzählt. Das hat mein Vater... Also wenn ich nicht den Drogenhörerin grillen, würde ich keine Schokomandeln essen. Okay, ich bin stimmt, verdammt. Oder zumindest die Schokolade runterkratzen. Dann mache ich jetzt mal kurz mein Mikrofon zu und huste ab. Wie ihr merkt, ist meine Stimme gerade belegt. So, dann bin ich wieder. Und wir spielen das nächste Rätsel. So, das Rätsel heißt bedenklicher Besitzerstolz. Ein Mann beugte sich über einen Toten. In der Hand hielt er eine Sonnenbrille. Horatio. Ja, und jetzt müsste mal vielleicht der Martin den Tobi interviewen, während ich das Rätsel hinten lese, die Lösung lese. Okay. Tobi, was machst du so beruflich? Ich bin Student. Wow, was studierst du? Geoinformatik. Geoinformatik, das ist interessant. Da machst du so GIS-Programme und Kratz, ne? Ja, genau, GIS, wo jetzt keine Sau weiß, was GIS ist. Geoinformationssystem. Genau. Ich zum Beispiel weiß nicht, was das ist. Ja, da gibt quasi noch mehr Karten mit Google Earth. Quasi. Genau. Ja. Genau. Und Navis und Raketen für die Armee, theoretisch. Also vielleicht. So was, so ein Zeug. Dann komm, Martin, nächste Frage. Das heißt, du wirst dann später mal in der Rüstungsindustrie arbeiten und dir das irgendwie schönreden. Ja, zum Beispiel. Ja. Geld kann man sich doch alles schönreden. Ja, nee, also ich will da überhaupt niemanden jetzt irgendwie verurteilen. Ich würde es genauso machen. Ja. Nur hat die Rüstungsindustrie mir noch kein gutes Angebot gemacht. Kommt noch. Ich will's hoffen. Wen hat's denn da zerrissen? Das war Claudia. Oh. Tschüss, Claudia. Schade. Jetzt ist Claudia weg. Na gut, dann hole ich jetzt einfach den Jens rein. Ja? Hallo, Jens. Hallo. Und wir nennen dich jetzt Claudia, Jens. Schönen Abend, Claudia. Aus der Schweiz. Jens ist aus der Schweiz. Ja, ich bin die Vorhut von der Kavallerie. Ja. Grützi. Hallo. Aber du bist kein Schweizer, oder? Bist du Schweizer? Nee, ich bin Wahlschweizer. Und wenn du die Wahl hättest, was wärst du dann? Gute Frage, weiß ich gar nicht. Irgendwo Australier oder so. Australier. Stimmt. Die sind doch gechillt, ne? Die sind gechillt und immer ein bisschen Knülle. Das ist schon super. Das Problem in Australien ist ja, dass sich da jedes Tier töten will. Also. Das stimmt nicht. Ich war ja in Australien. Das ist überhaupt nicht so. Ja. So Koalas? Koalas wollen einen töten? Ja. Das ist ja furchtbar. Das ist wie mit Elefanten Tiere. Wahrscheinlich. Bei Elefanten denkt man ja auch, das sind voll nette Tiere, das sind voll die Arschlöcher eigentlich. Ja, die sind riesengroß. Wenn ich riesengroß und im Dschungel rumlaufen würde, würde ich mich auch so benehmen. Da aber so Koalas, die sitzen da, knabbern irgendwie Eukalyptus den ganzen Tag. Wahrscheinlich sind sie bekifft. Die sind den ganzen Tag heil, Koalas. Ja, so irgendwie sowas, ne? Das ist deswegen, die schlafen den ganzen Tag, weil die den Eukalyptus nicht verdauen können. Das ist genau das Gleiche mit den Panda-Bären. Ernsthaft? Die nehmen da Drogen? Der Eukalyptus, der macht halt high, wenn du den in so riesigen Mengen, die fressen ja nur das. Und das, also die schlafen ja eigentlich den ganzen Tag so. Ja. Das ist das Gleiche wie mit den Faultieren. Es kommt halt drauf an, was die essen. Und zum Beispiel Panda-Bären sind eigentlich so von der natürlichen Selektion aus gesehen total die Versagerrasse. Weil das sind ja eigentlich Bären und die fressen noch den ganzen Tag so Bambus und so. Und die wollen sich auch nicht fortpflanzen. Und also, wenn sie nicht auf dem Logo vom WWF oder so, ne? WWF. Panda-Bär ist die Versagerrasse unter den Bären. Das ist wirklich großartig. Du musst mal schauen, in den Zoos, wenn sie züchten wollen, müssen die denen immer so Pornos vorspielen, dass sie sich fortpflanzen. Das musst du auf Twitter schreiben, da fallen reihenweise die fallen reihenweise um dann. Ich kenne nur dieses Panda-Bär-Video, wo die Mutter niest und sich, das Kind niest und die Mutter sich übelst erschreckt. Das kenne ich auch. Aber wenn ich bekifft bin, will ich ja auch nicht vögeln. Da will ich ja nur schlafen. Ja, wie so ein Panda-Bär. Also mal die zu den Fragen zurückzukommen. Ja. Hat der eine Mann den anderen sind es zwei Männer? Ja. Hat der eine Mann den anderen umgebracht? Nein. Es lebt ein polizeilicher Ermittler. Hat der Mann, der die Sonnenbrille hat, gehört die dem? Warte mal, das ist eine gute Frage. Nein. Hat er sie von dem anderen Mann genommen? Nein. Spielt das eine Rolle? Ja. Warte mal, ich tu mal hier noch. Namen Ben. Oh. Whoa. Ben, mach das Radio im Hintergrund aus, bitte. So, jetzt ist es aus. Danke. Wir mussten das bloß mal übers Radio hören, damit wir das verstehen, weil mein Handy jetzt nicht so die Leistung bringt. Verstehe. Wer ist denn wir? Wir sind jetzt sieben Leute. Ui. Die Namen muss ich jetzt nicht aufzählen, weil ich glaube, das ist nicht relevant. Stimmt, das ist für die Lösung des Rätsels nicht relevant. Genau. Genau. Was macht ihr denn zu sieben? Wir haben uns alle verschiedene Gedanken gemacht und okay. Was sitzt ihr denn zu siebt da rum am Freitagabend und habt nichts Besseres zu tun, als Radio zu hören? Das finde ich sehr selten. Pass auf, das ist folgendermaßen. Osterfeiertage, wir sind alle aus der Provinz und jetzt kommen alle Studenten mal von überall. Und dann trifft man sich mal wieder und trinkt ein Bierchen und redet mal über den neuesten Gossip, was so angefallen ist, wer mit wem und wann und wie geil es war oder wie geil es nicht war. Ach, aber wenn ihr euch wieder seht als Studenten, bitte? Und es ist jetzt 10:45 und ihr hört Radio, da habt ihr irgendwas falsch gemacht, oder? Wir haben nicht Eukalyptus gegessen. Nee, wir haben ja nicht Radio gehört, wir haben ja nur angerufen. Also ihr habt gesagt, ruf mal an, mal gucken. Ich hab extra gefragt, was für ein Thema ist. Also das muss man ja auch mal. Die Sache ist, Fritz verbindet unsere Jugend. Wir sind mit Fritz aufgewachsen und deswegen haben wir jetzt durch irgendeinen dummen Zufall drüber nachgedacht und haben dann angerufen. Achso, ihr habt noch nicht mal Radio gehört. Ich hab die Nummer auswendig und deswegen haben wir sie eingetippt und angerufen. Und ihr habt noch nicht mal Radio gehört. Ihr wusstet überhaupt nicht, was passiert, wenn ihr anruft. Nein! Also freu dich! Ich freue mich ja sowieso. Ich freue mich ja immer. Ich esse ja Eukalyptus. kannst du noch mal die Begebenheit vorlesen? Natürlich. Ja. Ein Mann beugte sich über einen Toten. In der Hand hielt er eine Sonnenbrille. So. Hielt der Tote die Sonnenbrille in der Hand? Nein. War der Tote schon tot, bevor der andere dazu kam? Vermutlich ja, vermutlich. Hm? Ist es Heino? Nein. Heino ist ja auch nicht tot, der sieht nur so aus. Ist er irgendwie aus einem Flugzeug oder einem Ballon gefallen? Nein. Du brauchst auch gar nicht so zu schreien. Ist die Sonnenbrille relevant? Ja. Ist es eine schicke Sonnenbrille? Habt ihr Eukalyptus gegessen? Wir haben Blue Curaçao getrunken. Ja. Mit Eukalyptusgeschmack. Gehörte diese Sonnenbrille einem von den beiden? Ja. Der nicht tot ist? Nein. Ist der tot an einer Krankheit? Oh, nicht alle durcheinander. Janis? Achso, nee, ich habe nur schon gesagt. Okay, Rätselgruppe Ben? Ist der tot an einer Krankheit gestorben? Nein. War es Mord? Nein. Aber Entschuldigung, ich habe doch vorhin gefragt, ob sie den Toten gehörten. Hast du gesagt nein? Ehrlich? Dem Mann gehört, ja. Oh, Entschuldigung, dann habe ich mich, Entschuldigung. Was? Dann muss er sie ja von ihm genommen haben. Nein, du hast gefragt, ob er sie von ihm genommen hat. Ah, okay. Okay, lass uns mal die Umstände vielleicht. Wollte sie zurückgeben? Ja. Lass uns mal die Umstände vielleicht klären. Die Tatsache, dass eine Sonnenbrille im Spiel ist, spricht ja dafür, dass es wahrscheinlich in der freien Außenwelt passiert ist. Ja, mehr oder weniger. Okay. War Alkohol im Spiel? Kein Alkohol im Spiel, nein. Waren Sie Skifahren? Rätselgruppe Ben, ihr braucht gar nicht so zu schreien. Das reicht, wenn ihr in Zimmerlautstärke sprecht. Das kommt laut genug an bei uns. Ist die Sonnenbrille noch ganz oder ist die kaputt? Nee, die scheint noch in Ordnung zu sein. Ist der Tote an mechanischen Einflüssen gestorben? Das musst du jetzt mal ein bisschen spezifizieren, bitte. Na, durch Erdrücken oder Zerquetschen oder den Schlag oder sowas. Achso, du meinst durch Schlag mit einem stumpfen Gegenstand. Ein dumpfer Gegenstand, auch schön. Mit der Sonnenbrille? Nee. Kommt sowieso ein Nein. Nein. Also er ist nicht durch einen Schlag mit einem stumpfen Gegenstand zu Tode gekommen. Natürlichen Ergebnisses? Nee, habe ich das schon gesagt. Ursache, ja, meinst du, aber nein. Ist er durch eine Naturkatastrophe gestorben? Nein. Flugzeugabsturz? Nein. War es sonst? Ist er alt? Nein, ist er auch nicht. Relativ. Ist er verbrannt? Nein. Hat er irgendwas Besonderes an sich, was auf den Tod schießen könnte? Außer, dass er tot ist? Ich wollte gerade sagen, er ist tot. Aber sonst hat er keine besonderen Merkmale. Kein Herzschlag. Ist er in einem Klostein erstickt? Nein. Schläft er? Nein, Rätselgruppe Ben, nein, er schläft nicht. Ist er ertrunken? Nein. Die Sonnenbrille ist wichtig. Die Sonnenbrille ist wichtig, Tobi, ja. War denn Sonnenfinsternis? Nein, es war keine Sonnenfinsternis. Ich habe vielleicht eine Idee. War er in einem Solarium? Hat das ist nicht mehr rausgekommen? Nein. Nicht alle durcheinander. Tobi? Hatte er einen Hangover? Also wollte er irgendwas von seinen Augen verbergen? Irgendwie Nein. Blaues Auge oder irgendwie sonst was? Okay. Jens? Wollte der Mann ihm die Sonnenbrille zurückgeben? Ja. Also hat er sie ausgeliehen? Nein. Hat er sie gestohlen? Nein. Hat er sie gefunden? Nein. Hat er sie gekauft? Nein. Wurde sie ihm von einer dritten Person gegeben? Nein. Hat er sie verschenkt? Nein. Mann, das hat Leute übrig. Bitte was, Tobi? Nee, ist okay. Okay. Ist der Tote an inneren Verletzungen gestorben? Nein. Nein. An äußeren? Ja. Was? Habt ihr die Frage verstanden? An äußeren Verletzungen war die Frage und ich habe zögerlich Ja gesagt. Okay. Also irgendwie sowas dazwischen. Tobi? War es ein Autounfall? Nein, Martin? Es war so irgendwas zwischen einer äußeren und einer inneren Verletzung. Sozusagen. Gezögert. Ja, so, ja. Äußere Verletzung klingt immer so nach Stichwunde oder sowas, aber das war es halt nicht. Bin ich da zu Hause? Bitte was? Ist er zu Hause? Nein. Sind Sie im Freien? Ja. Hat die andere Person mit dem Tod zu tun? Wir haben das schon gesagt. Nein. Ist es wichtig, wo das passiert ist? Ja. Kennt der Tote den Ort, wo er ist? Ja. Ist es an einem Strand? Nein. Auf einem Parkplatz? Nein. In einem Oder? Wald? Warte mal. Nee, ist nicht auf dem Parkplatz. Nee. Nein, auch nicht auf dem Wald. Wald? Nein. Autobahn? Autobahn? Nee. Beim Einkaufen? Nein. Besonders beim Einkaufen. Bitte, was war das, Ben? Ben-Gruppe? Ist der Tote bewusst da hingekommen? Ja. Mit dem Auto? Keine Ahnung, wie er da hingekommen ist. Okay. Ist das Land wichtig, wo das passiert ist? Das würde euch helfen. Könnt ihr gekommen sein? USA. USA, ja, USA. War das ein Event, wo die waren? Was Besonderes? Ja. Spring Break? Nein. Moment mal, Rätselgruppe Ben nochmal. Ist er im Vergnügungspark? Nein, Tobi. Hat das mit Waffen zu tun? Nein. Florida? Das weiß ich nicht. Also mehr als Amerika weiß ich nicht. Ist es da warm? Hat das was mit Käse zu tun? Das hat nichts mit Käse zu tun. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, warum könnte es wichtig für uns sein, dass wir wissen, dass es in den USA ist? Warum sollte ich das helfen? Darüber sollten wir nachdenken. Ne, das wäre interessant. Warum klingst du eigentlich so, als würdest du durch eine Socke sprechen, Tobi? Weil ich eine habe. Nee, kannst du irgendwas an deinem Mikrofon machen? Ist der Mann übergewichtig? Das weiß ich nicht. Die sind alle übergewichtig in Amerika. Genau, ganz Amerika ist übergewichtig. Ja, außer Arnold Schwarzenegger. Obwohl. Das ist der Österreicher. Das stimmt, der Österreicher. Verzeihung, Rätselgruppe Ben. Ich wollte nicht unaufmerksam sein, doch wollte ich aber. Bitte? Oh, kein Problem. Oh, Leute. Oh, Mann. Ist der Mann von irgendwo runtergefallen? Ja. Von einem Hochhaus? Nein. Von einem Riesenrad? Nein. Von einem Berg? Nein. Achterbahn? Nein. Von einem Auto? Auch nicht. Brücke? Auch nicht. Ist er runtergefallen oder ist er freiwillig runtergegangen? Ja oder nein? Ja oder nein fragen. Was? Ist er keine oder Fragen? Keine oder Fragen stellen, sonst setzt's was. Ist er Brücke gesprungen? Nein. Also er ist runtergefallen? Ja. Ohne seine eigene Absicht? Ja. Wurde er gestoßen? Nein. Hat er einen Sport ausgeübt? Er hat keinen Sport ausgeübt, Martin. War er ein Soldat? Nein. Und falls ja, war er nicht im Dienst. Okay. War er Profi-Wrestler? Nein. War er Amateur-Wrestler? Gibt es da einen Unterschied eigentlich? Ich meine, das ist doch eher alles nur Fake, oder nicht? Oh, nein. Wow. Das letzte Mal einer gestorben, hat die Rolle so ernst genommen. Nein, aber jetzt mal ernsthaft, gibt's da wirklich einen Unterschied zwischen Amateur-Wrestling und Profi-Wrestling? Weil das ist doch beide, ist doch alles Fake. Da ist es doch. Je niedriger die Klasse, desto realer ist es. Achso. Ja, aber es gibt so kleine Ligen, wo ich auch ab und zu mal hingucke, wo das in 15 Euro reinkommt, die dazu Spaß machen. Und es gibt halt da, wo ich es halt schneller im Fernsehen übertragen. Es gibt ja überall Profi und Amateure. Okay. Ja, es gibt ja auch schlechte Zauberer und dann gibt es David Copperfield und das ist ja auch alles nur Fake. Ja, alles klar, stimmt. Wir haben noch eine Frage. Bitte. Ist der Tod eine unmittelbare Ursache des Sturzes gewesen? Ja. Aber trotzdem sah er nicht so aus. Ursache. Bitte was? Relativ, scheiße. Befand er sich an einem Schwimmbad oder so etwas? Nein, es handelt sich um oder so etwas. War doch nicht freiwillig. Ist er auf einen festen Untergrund gefallen? Ja. Aber trotzdem konnte man das nicht sehen. Also man hat nicht an ihm angesehen, dass er gefallen ist. Doch. Normalerweise würde man das ja sehen. Habe ich irgendwas behauptet, was darauf hindeutet, dass man das nicht sehen konnte? Ich erinnere mich. Ja, du meintest, dass man vom Außen nichts erkennen kann. Ja, doch schon, aber so äußere Verletzung, innere Verletzung. Ich meine, je nachdem, wie hoch ja, okay. Das ist, wo du runterfällst, da weiß man dann auch nicht mehr so genau, woran man gestorben ist, oder? War die Distanz, die er gefallen ist, höher als 10 Meter? Nein. Ich habe eine Frage. War der vorher schon verletzt? Das war nochmal Ben, bitte. War der vorher schon verletzt? Nein, Tobi? Wir sollten nochmal drüber nachdenken, warum Amerika uns hilfreich sein könnte. Das haben wir immer noch nicht geklärt. Ja. Ich nehme mal an, er ist von irgendetwas gesprungen, das es nur in Amerika gibt. Kann gut sein. Ein Trampolin. Rätselgruppe Ben, ihr müsst leise sein, sonst sprengt ihr die ganze Sendung. Tut mir leid. Denken wir zu viel? Oh Mann, ey. Ist er aus Dummheit gestorben? Welche Dinge gibt es denn nur in Amerika, die kleiner sind als 10 Meter? Ich glaube, nee, das ist jetzt, glaube ich, der falsche Ansatz. Ist er denn runtergefallen? Wenn sie schwimmt wie eine kalte Ente, dann muss sie aus Holz sein. Ist er denn runtergefallen, weil er die Sonnenbrille nicht hatte? Ja. Oh, es hat... Oh. Das heißt, es hat ihn etwas geblendet. Nein. Hat er einen besonderen Beruf, der damit zusammenhing? Nein. War eine Sonnenfinsternis? Nein. Hat er sich irgendwie nach der Brille, ist sie ihm runtergefallen und er hat sich quasi wie nach ihr gebückt und ist dann hinterhergefallen? Ja. War eine Disco-Kugel im Spiel? Nein, eine Disco-Kugel. Gibt es ja nur in Amerika, ist kleiner als 10 Meter. Hey. Eine Waffe. Eine Waffel? Ich habe Bock auf Waffeln. Ich habe auch tierisch Bock auf Waffeln, das ist echt schlimm. Das Beste ist aber, ich habe zu Hause, bei mir zu Hause, auf der Arbeitsplatte zu Hause steht ein Waffeleisen. Oh, geil. Belgische? Ja, Lütticher. Ja. Und es kommt noch besser. Ich habe zu Hause 1,5 Kilo Backmischung für Lütticher Waffeln. Okay, warum? Fertig gemischt, okay, weißt du so. Da ist schon schön Zimt drin, da ist ein bisschen Vanille drin und vor allen Dingen ist da echt viel Perlzucker drin, weil das ist ja der Trick bei den Lütticher Waffeln. Und rum? Aber das ist von Muttern. Bitte was? Das ist nicht von Muttern. Das ist richtig, das ist nicht von Muttern, aber um Lütticher Waffeln zu machen, brauchst du halt so viel Zutaten, vor allen Dingen dieses Perlzuckerzeug. Und da, wo ich den Perlzucker bestellen würde, kann ich halt auch, das ist so ein Waffelladen, da kann ich halt auch direkt eine fertige Backmischung bestellen. Und die sexe ich dann noch ein bisschen auf, tue noch ein bisschen Zeug von mir rein, so ein bisschen Eukalyptus und sowas. Und dann gibt's halt Lütticher. Ich habe jetzt verstanden, die Frage nicht mehr. Welche Frage? Ich habe das nie verstanden. Was? Also er hat sich nach seiner Sonnenbrille gebückt und ist dabei zum Sturz gekommen. Mehr oder minder. Gefallen und an diesem Sturz gestorben. Mehr oder weniger, ja. Ich habe eine Idee. Du hast eine Idee? Ja. Lass hören. Ich habe eine Idee. Wahrscheinlich. Also, und zwar, man kennt es doch, angenommen, man spielt Fußball und dann schmeißt man den Ball hoch. Und der eine Mann wollte dem anderen irgendwie die Sonnenbrille, die ist runtergefallen, wollte ihm hochwerfen. Und der andere wollte sie fangen und ist dann quasi dadurch aus der Balance geraten und ist runtergestürzt. Es ist noch komplizierter, aber ich löse es trotzdem auf, glaube ich, weil das wird jetzt anstrengend dann sonst. Einem 38-jährigen Amerikaner fiel im Footballstadion, Amerika, seine Markensonnenbrille über das Geländer in einen 8 Meter tiefer gelegenen Rang. Zum Glück bemerkte ein anderer Fan das Malheur und versuchte, die Brille zurückzuwerfen, doch die Entfernung war zu groß. Dem Besitzer war der Weg über die Treppe zu weit, daher kletterte er über das Geländer. Von dort wollte er sich auf einen knapp 2 Meter tiefer liegenden Vorsprung fallen lassen und sich den Rest des Weges hinabhangeln. Ist das ein bisschen impossible, oder was? Er verfehlte den angepeilten Zwischenstopp und schlug mit tödlicher Wucht dicht neben dem ehrlichen Finder auf. Ja, und der hatte halt noch die Sonnenbrille in der Hand. Also ich würde sagen, zu 80% habe ich es gelöst. Ist mir egal. Das ist schon Dummheit. So, Rätselgruppe Ben. Ja. Vielen Dank fürs Mitspielen, einen schönen Abend noch. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr das Radio noch anmachen. Wir reden jetzt hier noch ungefähr eine Stunde lang dummes Zeug und lösen währenddessen vielleicht das ein oder andere Rätsel. Das ist vorbei. Gute Nacht, tschüss. Fängt mal unter Rätselgruppe Julia an. Genau. Adrian? Adrian ist eingeschlafen, auch gut. Dann mache ich die Leitung auch mal frei. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Ich kann aber auch sagen lassen, was der Ansager sagt. Der ist elektrisch, der elektrische Ansager. Fritz. Hier ist er, der elektrische Ansager. Hepp. Die Welt ist klein mit Holger. Blue Moon. So, Herrschaften, wir lösen immer noch Rätsel. Und zwar geht Rätsellösen so, dass wir ich schildere einen Sachverhalt und ihr müsst mir Fragen stellen, die ich nur mit Ja oder mit Nein beantworten kann, um den näheren Sachverhalt dieses Geschehnisses, das ich schildere, zu ergründen. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt mal ein Hörerinnenrätsel. Yay! Das Hörerinnenrätsel kommt von einer Dame, die hat mir das geschickt. Die heißt mit Vornamen Claire und mit Nachnamen Grube. Oh nein. Ich kann auch nichts dafür, steht hier in der Mail. Unterschrieben ist die Mail übrigens mit einem anderen Namen, und zwar mit Anne. Fresse. Natürlich. Ja, vielleicht, naja. Also ein Hörerinnenrätsel ist es. Hörerinnenrätsel könnt ihr schicken, und zwar an holger.klein@fritz.de. Ihr denkt euch einen Sachverhalt aus, denkt euch eine eindeutige Lösung oder eindeutige Umstände zu diesem Sachverhalt aus, schickt mir das Ganze, dann spielen wir euer Rätsel, und wenn es in 20 Minuten nicht gelöst wurde von der Rätselgruppe hier am Telefon, dann bekommt ihr von mir eine Fritz-Gehirnzelle. Also. Ich habe vorher noch eine Frage. Bitte, Tobi. Wo gibt es denn Waffelläden? Wo gibt es denn Waffelläden? Das ist in der Stadt. In der Stadt. Du wohnst wohl auf dem Land, was? Sehr schön. Das ist ein, da erwischst du mich auf dem kalten Fuß. Das ist irgendwo im Süddeutschen, ist das einer, der das Zeug vertreibt. Brauchst du meinen Waffelschein für? Brauchst du einen Waffelschein für? Eine Waffelbesitzkarte. Auf Amazon gibt es auch Waffeln. Siehst du? So, ich mach mal hier, pass auf. Guten Abend, Lisa. Hallo. Und guten Abend, Albrecht. Hallo, Heiler. So, wir sind jetzt zu sechst, also ihr seid jetzt zu sechst. Es ist noch ein bisschen Platz, also wenn ihr jetzt Leitung 2 und Leitung 3 trefft und ich den Red-Button drücke, dann funktioniert, Hot-Button hieß das Ding immer, dann könnt ihr mitspielen bei folgendem Rätsel. Buzzer zuschlägt. Von einem auf den anderen Moment, das ist doch eigentlich, ist das total, von einem auf den anderen Moment verschwand der Bauer vom Feld. Ach Gott, das ist ja, also Entschuldigung, also bist du bestimmt Schach, oder? Okay, gelöst. Jetzt ernsthaft? Ja, ich habe in dem Moment, wo ich das vorlas, habe ich gedacht, das kannst du eigentlich gar nicht bringen hier. Oh, geil. Ja, gratuliere, Anne, zu deiner Zelle. Nicht schlecht, also das hast du wirklich richtig gut hingekriegt. Ja, ja, ja, ja. Das Rätsel war ein Bauernopfer. So, dann, das war ein Bauernopfer, genau. Dann nehmen wir jetzt mal ein Rätsel von Michael. Heike stirbt. Kurz vor ihrem Tod bereut sie ihre letzte Entscheidung. Selbstmord. Das ist ein schönes Rätsel. Das ist ein richtig schönes Rätsel. Ich bin mal gespannt. 20 Minuten, also das wäre 23.22 Uhr. 23.23 Uhr, allein schon wegen der Illuminaten. Hat sie sich entschieden, russisch Roulette zu spielen? Nein. So schnell kann hat, also hat Heike eine Entscheidung getroffen, bei deren anderem Ausfall sie überlebt hätte? Ja. Sonst würde sie es ja nicht bereuen, denke ich mal. Hat sie gewürfelt? Nein. Ist Heike auf einem natürlichen Tode gestorben? Nein. Hat jemand nachgeholfen? Nein. Lisa? Ist sie irgendwo runtergesprungen? Ja. War es eine Wette? Nein. Sind andere Personen beteiligt? Das habe ich nicht verstanden. Janis? Sind andere Personen beteiligt? Ja. Martin? Eine Mutprobe? Nein. Hat sie bereut, sich die Sonnenbrille gekauft zu haben? Nein. Und zum Football gegangen zu sein. Ja, Mist, oh damn. Ist das eine Rolle, wie alt sie ist? Bitte was nochmal? Geht es eine Rolle, wie alt sie ist? Nee, das spielt keine Rolle. War sie Bungee-Jumpen? Nein. Hätte sie überlebt, wenn sie die Entscheidung nicht getroffen hätte? Ja. War sie Fallschirmspringen? Nein. Ist sie in der Rolle, die ins Wasser springen? Nein. Ist sie von was Hohen gesprungen? Ja. Ich höre gerade aus meiner Schattenredaktion, dass es in Kreuzberg einen Waffelladen gibt. Falls ihr also mal nach Berlin-Kreuzberg, in dem Kreuzberg gibt es ja alles. Ja? Bärte. Alles außer teuer. Es gibt alles außer guten Service. Echt? Ich bin in Kreuzberg schon gut bedient worden. Ich bin aber in Kreuzberg auch schon mal richtig schlecht bedient worden. Das ist aber auch schon 15 Jahre. Ich bin nicht aus Berlin, ich war in diesem Burgerladen, der so legendär ist, dessen Namen ich nicht sage. Legendärer Burgerladen in Kreuzberg? Oder ich habe keine Ahnung, vielleicht war es nicht mal in Kreuzberg. Auf jeden Fall haben die uns voll angeschrien. Die haben uns angeschrien. Das war total bizarr. Was haben die denn geschrien? Erstmal haben sie kein Deutsch gesprochen. Ach, ihr wart in The Bird, ja. Hm? Die sind die sind ein bisschen affektiert da, ja, ja. Und dann, das war wirklich die Bedienung, ich möchte jetzt nicht ablässen, aber die sah aus. Die sah so ungepflegt aus, das habe ich noch nie erlebt. Das ist aber auch Teil des Konzepts da, oder? Ich weiß es nicht, also ich werde da in der Regel von völlig verpeilten Leuten bedient, die immer die Hälfte vergessen. Ja, genau, das meine ich. Aber das Fleisch ist halt echt gut, also die Burger sind echt gut, ich lasse das bisweilen lasse ich das mal über mich ergehen, aber normalerweise meide ich den Laden auch, weil diese ganze Attitüde, die dahinter steht, finde ich wirklich höchst albern, ja. Aber geile wenn Burger. Wenn du mal wie hoch dieser Ort ist, wo sie runtergesprungen ist? Albrecht, es geht hier nicht um Springe. Hier geht es gerade um die wichtigen Dinge des Lebens. Cheeseburger! Hast du bereut, das Wort zu gehen? Ich meine, in England schmecken sie bei Mac ganz lecker. In England schmeckt Matt ganz lecker. In England schmeckt Matt ganz lecker, ist auch schön. Ich twitter das mal, ne? England ist gut, weil da habe ich eine kleine Anekdote zu. Ich war in Manchester und da habe ich einen Burger mit Pommes bestellt. Da hat mich gefragt, welche Soße. Ich gesagt Mayonnaise, weil ich dachte, ich tue die auf eine Pommes, hat die auf den Burger geknallt. Ja, ja, klar. Pommes kommt doch gut. Ja, auf Pommes, also was ja Fritten heißt, nicht wahr? Das wissen ja alle. Ja, also auf Fritten, in England kommt auf Fritten halt Essig. Was soll denn da sonst drauf? Ich habe durcheinander geredet hier. Ich habe kein Wort verstanden. Gut, fangen wir mal links an. Janis, was hast du gerade gesagt? Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Jetzt äfft der mich hier nach. Das ist unglaublich. Na gut, dann halt Albrecht. Komm, dann spielen wir wieder das Rätsel. Ach so, das mit dem Met. Na egal. Das mit dem Met. Ist es wichtig, wie hoch dieser, wo der Ort liegt, von dem sie, wo sie war, bevor sie gestorben ist? Wie hoch er liegt oder wo er liegt? Wo er liegt. Nein. Und hat sie irgendeine Trendsportart ausgeübt? Nicht ad hoc, also nicht zu dem Zeitpunkt. Extreme also, Falling. Ist sie absichtlich gesprungen? Ja. Hat sie damit gerechnet, dass sie das überlebt? Nein. Jens, was hattest du gesagt? Wollte sie Suizid begehen? Ja. Okay, also sie ist quasi gesprungen und hat dann so vorm Aufprall gemerkt, war nicht so eine gute Idee. Ja, aber wie hat sie das gemerkt? Albrecht hat eine Theorie. Wie hat sie das gemerkt? Ja, warum war das keine gute Idee? Das Telefon hat geklingelt, bevor sie aufgeprallt ist. Ah, ich habe eine Idee. Die Theorie? Ja. Jedenfalls ist sie gesprungen. Und dann hat das Telefon geklingelt, dann hat sie gemerkt, dass sie nicht die einzige Person mehr ist. Hä? Nein, keine Idee. Hat sie, Vorgeschichte. Also sie hat in den letzten Metern irgendwas gesehen, was sie dazu bewogen hat, es zu bereuen? Nein. Hat sie etwas gehört? Ja. Der Albrecht, der war schon relativ nah dran. Also sie hat gedacht, dass sie die einzige auf der Welt ist? Ja. Einzige. Egal. Er hat die einzige. Klugscheißer. Sendungsthema, Klugscheißern. Wir müssen unbedingt noch eine Klugscheißer-Sendung machen dieses Jahr. War es eine Person, die viel bedeutet, die etwas gerufen hat? Scheißegal. Lisa und Albrecht haben das Rätsel gelöst. Heike denkt, dass sie die letzte Überlebende eines Atomkriegs ist und springt von einem Hochhaus. Kurz bevor sie auf den Asphalt schlägt, klingelt ihr Handy. Naja gut, das heißt ja noch nicht so viel. Vielleicht ruft nur die Meldung. Das heißt ja nichts. Könnte ja sein, dass... Das kann auch U2 sein, die schreiben. Ne? Ich habe ihre Rechnung nicht überwiesen. Aber nach dem Atomkrieg U2 auch oder ihr Datenvolumen ist aufgebraucht, man weiß es nicht. Das ist super. Das Letzte, was du vor deinem Tod mitkriegst, ist eine Nachricht von O2. sind die mit ihrem Nuclear Weapon Paket zufrieden? Nein, niemand ist zufrieden mit O2. Weiß ich gar nicht. Ich kenne Leute, die sind damit zufrieden. Ich bin bei Vodafone. Ist die Netzqualität jetzt eigentlich gestiegen, jetzt wo sie mit E-Plus zusammengelegt wurden? Bei O2? Ja. Keine Ahnung, ich habe das nicht. Ich hatte das früher mal und bin da weg, weil die Netzqualität so extrem schlecht war. Aber das ist auch schon Jahre her. Telefonica hat doch jetzt E-Plus gekauft und die haben auch jetzt Roaming zwischen den beiden Netzen. Mhm. Und die Frage ist, ob jetzt die Netzqualität deutlich besser ist, weil ich habe schon immer gesehen, dass O2 deutlich bessere Konditionen bietet als Vodafone. Was glaubst du denn? Glaubst du, dass die Netzqualität besser geworden ist? Was glaubst du? Hand auf Herz. Ich weiß nicht. Holger, hört doch mal die Leitung. Ich glaube, Jens bringt da ein sehr valides Argument. Was glaubst das du? Das Problem denn? Ist einfach, dass sowohl E-Plus als auch O2 ein schlechtes Netz haben. Also da kann nichts bei rauskommen. Weiß ich, angeblich... 0,x mal 0,x wird ja immer kleiner. Also. Angeblich hat E-Plus in der Berliner U-Bahn 3G. Unter der Erde. Ja, weil es auch nur 3 benutzen. Naja, aber wir müssen halt gucken, dass wir es nicht mehr benutzen, wenn wir das jetzt auch noch benutzen. Okay, nächstes Rätsel. Kennt ihr jemanden, wir haben einen Lauf. Nächstes Rätsel. Genau, ihr habt einen Lauf. Das Rätsel heißt innovativer Invalide. Das ist ein bisschen wie der Verwundete, ne? Das ist eben Backstory. Warte mal, ich guck gerade mal, ob ich den Verwundeten finde. Den will ich jetzt mal hier, wie geht denn das weg? Wie macht man den Stapel da weg? Ich weiß immer nicht, wie man du, Holger, ich lasse dich jetzt allein mit deiner Rätselgruppe. Wie, du lässt mich allein? Gute Nacht. Ach Martin, das kannst du nicht machen. Ja, es tut mir leid. Bleib noch da. Das tut dir doch gar nicht leid. Ich muss nach Hause fahren. Ich bin die ganze Zeit jetzt reingefahren und warte jetzt hier. Ach Gott, ja, dann Martin, vielen Dank fürs Mitspielen, schönes Wochenende und frohe Ostern. Gute und so. Nacht. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ich mache jetzt mal das nächste Rätsel. Ach nee, ich wollte ja den Verwundeten suchen. Ach Gott, man kann ja nicht alles gleichzeitig machen. Also, das Rätsel heißt der innovativer Invalide. Sein Versuch, Beschädigungen zu vermeiden, resultierte in einer irreparablen Beschädigung. Sein Versuch, Beschädigungen zu vermeiden, resultierte in einer irreparablen Beschädigung. 0331 70 97 110 anrufen und mir Fragen stellen, die ich nur mit Ja oder mit Nein beantworten kann und so rausfinden, wie die näheren Umstände dieses doch etwas seltsamen Sachverhaltes sind. Sein Versuch, Beschädigungen zu vermeiden, resultierte in einer irreparablen Beschädigung. Hat er ein Bein verloren? Moment! Ich muss das immer erst umdrehen, dann sind hinten irgendwie so 10 Zeilen, die ich lesen muss. Das heißt, da könnt ihr jetzt mal untereinander unterhaltet euch mal. Mach mal. Jo, ja. Okay, was heißt irreparabel? Auf jeden Fall etwas, was man nicht wiederherstellen kann. Ja. Also, wie heißt das so? Nicht reparierbar ist. Zum Beispiel, du brennst eine Kerze ab. Dann ist das okay. Ein Zustand irreparabel. Lisa, okay. Wo kommst du her? Sachsen. Ah, von wo? Kreis Meißen. Oh, okay. Aus Meißen. Vom Porzellan? Was? Vom Porzellan? Vom Porzellan? Ja, das ist dort in der Nähe. Ah, okay. Und was machst du sonst so? Ich puzzle gern. Ich habe gerade mein 3000er Puzzle fertig geschafft. Wow. Hattest du noch wirklich 3000 allgemein. Puzzleteile? Was? Hattest du noch 3000 Puzzleteile? Ja. Bist du in der Schule oder studierst du? Oder? Ich bin auf dem Gymnasium. Mathematische und naturwissenschaftliche Ausbildung. Ich stelle mich nicht. Wie alt bist du denn, wenn man fragen darf? Erkennen? Also ich bin 14. Auf jeden Fall. Und alles hört auf. Das hättest du nicht sagen dürfen. Genau. Jetzt, oh, nee, Vorsicht. Oh, das ist illegal. Oh, Vorsicht. Genau. Wir brauchen ja die Daten gefällt das. Meins wegen können wir, ne? Sein Versuch, Beschädigungen zu vermeiden, resultierte in einer irreparablen Beschädigung. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer, wenn ihr mitspielen wollt. War die Beschädigung an einem organischen Material verübt worden? Was? Sehr gut. War ich Hirn mit im Spiel? Ist nicht immer Hirn mit im Spiel? Ja, gut. Nicht immer. Nicht O2. War das jetzt ein Nein? Ich habe die Frage nicht verstanden. Also so inhaltlich. Na, hat er sein irgendwas an irgendwelchen Organen versucht zu reparieren? Ach so, nee. Also von Menschen nicht gar nicht. Sein Versuch, Beschädigungen zu vermeiden, resultierte in einer irreparablen Beschädigung. Er hat nicht versucht, bei einer Maschine etwas, eine Beschädigung zu vermeiden? Nein. Frage mal. Bei einem Menschen? Ja. War das denn der versucht hat, den Schaden zu vermeiden, ist denn bei dem dann auch der Schaden passiert? Oder ja. Hat sich das an der An... Okay. Also er hat versucht, irgendwie sein Bein zu retten und hat sich außersehen den Arm abgehackt. Jetzt mal so beispielsweise. In der Art, okay. Genau. War er denn schon vorher invalide? Nein. Er war vorher gesund? Ja. Hat er einen Körperteil verloren? Nee. Hat er innere Verletzungen erlitten? Nee. Ja. Oh. Oder? Hat er invalide? Das ist jetzt auch wieder so. Hat er innere, ist das eine innere oder eine äußere Verletzung? Ich weiß es nicht so genau. Aber eher so innere Verletzung im Sinne von Milzriss oder so war es nicht. Ja. Okay. Milzriss. Schaden zu vermeiden. Hm. War er vorher schon invalide? Nein. Hatte er Vorerkrankungen gehabt? Bestimmt, haben wir ja alle. Aber keine Ahnung was. War er denn danach invalide? Oder nein. Also es war jetzt nicht so, dass er gearbeitet hat? Ja. Also ist jemand im Labor gearbeitet? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Albrecht? Hat er im Labor gearbeitet? Nein. Tobi? Ist also jemand anders invalide geworden? Nein. Hat er in einem Beruf gearbeitet, der mit Medizin zu tun hat? Nein, Lisa. Hat er am Laufband in der Raffinerie oder so gearbeitet? Nein. Hat er etwas Handwerkliches gearbeitet? Nein, Jens. hat er Gehörschutz getragen und hat sich dann aus Versehen deswegen irgendwie verletzt, weil er was nicht gehört hat. Nö. Ist er die Treppe runtergefallen? Auch nicht. Verabschiedet euch mal von der Arbeit übrigens. Ich bin gar nicht so sicher, ob er gearbeitet hat. Hatten wir eigentlich schon geklärt, ob es tatsächlich um Körperteile geht, also jetzt wirklich um Behinderung? Oder ist vielleicht nicht, wie man fragen lassen kann? Er war ja nicht behindert. Vorher. Und danach auch nicht. Frag doch einfach, was du fragen wolltest. Sind Körperteile mit im Spiel? Also liegen Beine und Arme rum? Von ihm. Naja, also irgendetwas ist ja kaputt gegangen und dieses Etwas, ist es irgendwas am Körper oder im Körper? Ja. Keine oder Fragen? Verzeihung, Mist. Okay. War es ein Sexunfall? Nein. War es ein Unfall? Nein. Naja. Jein. Jein. Das war nochmal Janis. Waren mehr als zwei Personen im Spiel? Nein. Ist etwas an seinem Körper kaputt gegangen oder beschädigt? Ist etwas an seinem Körper beschädigt worden? Nein. Aber ja, ich bin ja doof. Ja, ja, ja. War die Beschädigung groß? Größer als ein DIN A4-Blatt? Nein. War sie größer als ein 5-Euro-Schein? Größer als ein 5-Euro-Schein? Nein. Nein. Kann man ihm denn den Schaden nachher, könnte man denn den ihm ansehen, wenn man ihm entgegenkommen würde? Ja, doch. Was, nee, okay, könnte man sehen. Also doch, wirklich was Merkliches. Den Schaden könnte man sehen. Haben die Beschädigungen zum Tod geführt? Ja. Daran erkennt man den Schaden dann auch. Ja. Hat er sich irgendwas auch aufgeschnitten? Nö. War er beim Rasieren und hat er auf einmal die Ader, halt Schlagader getroffen? Nö. Ist er glücklich? Was eine alltägliche Bewegung, die dazu geführt hat, sich versucht hat, nicht zu verletzen, wobei er dann doch gestorben ist? Das habe ich nicht verstanden. Nochmal? Wäre es möglich, dass ich jetzt als normaler Mensch die Bewegung auch machen würde? Ja. Und mich dabei verletze? Ja, ja, ja. Ist es wichtig, wobei er sich verletzt hat? Ja. Und warum? War er dabei unaufmerksam? War er was? Unaufmerksam. Ja, kann man so nicht sagen. Wollte er einer Frau imponieren? Nein. Hat er sich keinen Mann? Er hat sich immer noch nicht rasiert. Er wollte auch keinem Mann imponieren. Den Schaden, den er vermeiden wollte, war denn der irgendwie wesentlich? War der Schaden, den er vermeiden wollte, wesentlich? Möglicherweise. Das ist die ehrlichste Antwort, die ich da geben kann. Also die hätte auch zum Tod führen können? Ja, hätte Fahrradkette, ja. Okay. War die Verletzung im Gesicht erkennbar? Ja, nee. Gab es Zeugen? Gab es Zeugen, ja. Viele? War es in der Öffentlichkeit? Obwohl, warte mal, gab es Zeugen? Nee, es gab keine Zeugen. Entschuldigung, ich habe gelogen. Ist es wichtig, wo das passiert ist? Das ist wichtig, wo das passiert ist, ja. War es in seiner Wohnung? Nein. War es an seinem Arbeitsplatz? Nein. An einem öffentlichen, also draußen quasi? Draußen, ja, draußen war es, ja. War es auf dem Feld? Nein. War es im Wald? Bitte doch mal vorlesen. Ich kann es nochmal vorlesen. Sein Versuch, Beschädigungen zu vermeiden, resultierte in einer irreparablen Beschädigung. War es in den Bergen? Nein. In einem Wald? War es auf dem Wasser? Nein, nein. War es in Deutschland? Nein. Ja, nee. Nee, war es nicht. Spielt es noch Rolle? Bitte was? War es in Europa? Nein. Spielt es denn das Land, wo er war? Amerika. Amerika. USA. USA. Nordamerika? Egal, ja, Nordamerika. Südamerika? Ist es denn wichtig, dass es in Amerika war? Ja. Okay. Ach, alles in Amerika. Welches Amerika meinst du, den einzelnen Staat Amerika? Die USA, Albrecht. Okay. USA. Wieder ein verrückter Amerikaner. Würde man denn sagen, dass es eine grobe Dummheit war? Ja. Entschuldigung, war, ja. Nee, das war wirklich deine Mikrowelle zu trocknen? Na, so, nicht ganz so dumm, aber dumm. Ja, dumm genug. War er im Wohnmobil und hat sich dann hingelegt? Nein. Und das Wohnmobil ist nein. Das ist ein Schaden. War er sofort im Wohnmobil? Oh mein Gott, er hat aber nicht versucht, seinen Herzschrittmacher aufzuladen, indem er in die Steckdose gefasst hat. Nein. Ist es wichtig, hat es etwas mit Strom? Wissen, wie alt die Person war? Ja, das ist interessant, ja. 70. Wer war das? Oh, ja, jetzt ist Jens Jahre? Leider rausgeflogen. Interessant, warum fliegen hier die Leute automatisch raus oder legen die einfach auf? Ah. Wir begrüßen Martin. Hallo Martin. Hallo Martin. Wieder. Da ist er wieder. Ja, ist doch schön. Wir haben nichts Neues rausgefunden. Doch, es ist in Amerika. War die Person über 50 Jahre alt? Nein, war er nicht. Unter 20. Nochmal, Albrecht. War er unter 30? Ja. War er unter 20? Lass mal Albrecht ausreden. Ja, unter 20. Unter 20? War er unter 15? Nein. War er 17? Nein. Spielt das Alter eine Rolle? Ja, das spielt eine Rolle. War er über 5? War er über 16? Ja. War er über 17? Der war 19. Ich halte es nicht aus. Okay. Hat er in seinem jugendlichen Leichtsinn irgendetwas getan, was eine etwas ältere Person mit Sicherheit nicht getan hätte? Was eine ältere Person möglicherweise auch gar nicht hätte tun müssen. Masturbiert. Komm du mal in mein Alter, Freundchen. An Deo geschnüffelt. Nee. Ach, der Jens ist auch wieder da. Hallo Jens. Hallo. Hatte er eine Erektion? Nein. Entschuldigung, wenn er 19 ist. Wurde er gebissen? Oh, bestimmt, wenn er 19 ist, hat er eigentlich ständig eine Erektion. Ne? Wollte er eine Erektion haben? Aber er ist ja 19. Er wollte Schaden vermeiden. Eine Erektion haben. Schaden vom Volke abzuwenden. Wurde er gebissen? Nein. Ich glaube, wir müssen mal auf den anderen Weg gehen. So alles. Was muss man denn mit 19 tun, was man mit Mitte 30 vielleicht nicht tun muss? Er wollte älter aussehen, weil in Amerika kann man ja erst mit 21 Alkohol kaufen. Wollte er älter aussehen? Gut. Nee, er wollte ja Schaden vermeiden. Er wollte Beschädigungen vermeiden. Zu tun? Nein, es hat nichts mit Alkohol zu tun. Aber war nicht hat es was mit Hautunreinheiten zu tun? Es hat nichts mit Hautunreinheiten zu tun. War er in der Armee? Die andere Person? Er war nicht in der Armee. War die andere Person genauso alt? Welche andere Person? Also, ist eine andere Person, Spiel? Nö. Oh. Wollte er wie jemand anders aussehen? Nein. War er im Fitnessstudio? Nein. Nicht durcheinander quatschen, Mädels und Jungs. Bitte. Nochmal, Martin. Martin war das oder Jens gerade? Das waren ja alle gleichzeitig. Ja, stimmt. Es war vor allen Dingen auch Albrecht noch dabei. Also Jens. Hat er Sport gemacht? Nein. Albrecht? Ist es wichtig, was er davor getan hat, um das Rätsel zu lösen? Nein. Also ja, schon. Also es ist so ein Komplex, aber das... War er noch an der Highschool? Nee, jetzt nicht Albrecht, jetzt ist Martin dran. Waren denn seine Bedenken hinsichtlich der Vermeidung von Schäden berechtigt? Das ist eine Frage, die ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten kann. Niemand hätte ihm die beantworten können. Würde einer von uns das auch tun? Was der da gemacht hat? Nee. Ich glaube, so doof. Nee. War er auf der Highschool? Bitte, Albrecht? War er auf der Highschool? Nein. Glaube ich jedenfalls nicht. Waren Gegenstände mit ihm oder andere Dinge im Spiel außer seinen Körper? Ja. waren es scharfkantige Gegenstände? Nein. Waren es stumpfe Gegenstände? Nein. Waren es runde Gegenstände? Bitte, was für Gegenstände? Scharfe? Nee. Flüssigkeiten? Nein. Waren es längliche Gegenstände? Längliche Gegenstände? Nee. Waren es Gase? Elektrizität? Gase? Nö. Feste Gegenstände? Ja. Oder? Braucht man den Gegenstand für das alltägliche Leben? Nein. Aber Entschuldigung, nochmal zur Klarstellung. Er wollte doch vorher etwas an sich vermeiden, einen Schaden an seinem Körper. Ja, im weitesten Sinne ja. Hm? Okay. War Elektrizität im Spiel? War was im Spiel? Elektrizität. Nein. Feuer. War Säure im Spiel? Es war auf jeden Fall ein Körper im Spiel. Nee, Säure war nicht im Spiel. Hat er ein Medikament genommen? Nö. Ist der Körper größer als ein Würfel mit den Kantenlängen von 5? Was? 5 Zentimeter. Nee. Der ist, ja, und der ist größer, ja, ja. Wollte er sich was einrenken und hat sich dabei das Genick gebrochen? Nee, das ist nicht. Ist er kleiner als 30 Zentimeter? Was? Der andere Gegenstand. Hört mal mit diesem Gegenstand auf. Oder erklärt mir, was ihr meint mit Gegenstand. Würfel. Na, das andere Ding. Ja, das andere Ding. Was könnte das sein? Was hat das gemacht? Also irgendein Bild werdet ihr doch im Kopf haben. Okay. Ein Baseballschläger. Ein Baseballschläger, nee. Ich gehe mal davon aus, wenn du bei Gegenstand so ein bisschen rumdruckst, dass es etwas war, was nur im weitesten Sinne ein Gegenstand ist. Also vielleicht eine Flüssigkeit in einem Behälter oder sowas. Oder sowas. Also es war überhaupt garantiert gar nicht eine Flüssigkeit in einem Behälter, obwohl könnte man eigentlich auch so definieren. Aber ein Behälter? Nein. Hat dieser Gegenstand hat das überhaupt irgendwas damit zu tun? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wo ihr gerade seid. Das ist mein Problem. Das ist der Gegenstand, der irgendwas womit zu tun hat. Jeder Gegenstand hat im Zweifelsfall mit irgendwas zu tun, ja. Ist er irgendwie verbrannt? Wissen, welche Farbe der Gegenstand hat? Ja, er war bunt. War es eine Clownsmaske? Nein, es war keine Clownsmaske. Ey, ihr wollt mich doch fertig machen, oder? So, ihr geht jetzt nochmal in euch, ja? Ihr reißt euch jetzt nochmal zusammen. Und wir machen Nachrichten, bleibt dran. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Wir scheitern gerade daran rauszufinden, was hier passiert ist. Sein Versuch, Beschädigungen zu vermeiden, resultierte in einer irreparablen Beschädigung. Das ist der Sachverhalt und ich wüsste ganz gerne, was genau da passiert ist. Und ihr könnt anrufen, mir Fragen stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten kann und so versuchen rauszukriegen, wie die näheren Umstände eben dieses Sachverhaltes sind. 0331 70 97 110. Fritz. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden. Wir lösen Rätsel und am Telefon sind immer noch die Jungs und Lisa. Und Hallo. Ihr kriegt jetzt mal Hilfe von jemandem, der noch nicht so ganz verbraucht ist. Ja, also nach dieser ganzen Zeit, die ihr schon... Was hast du gesagt? Nach Clownsmaskenwaffeln. Clownsmaskenwaffeln? Waffeln und Zucker. Waffeln und Clownsmasken, genau. Mit Blue Curaçao. Guten Abend, Roland. Hallo Holgi, hallo Rest. Sein Versuch, Beschädigungen zu vermeiden, resultierte in einer irreparablen Beschädigung. Ich glaube ja nicht, dass ihr das heute noch rauskriegt. Wie schön ist das, Holger? Ja, okay. Ja. Genau, wir fangen mal links an. Ich fang mal rechts an. Albrecht. Hallo. Albrecht wollte nichts sagen. Okay, Lisa. Ich wollte nach der Clownsmaske eigentlich noch fragen, ob es ein Hippie-Stirnband war. Nein, ein Hippie-Stirnband kommt nicht in diesem Rätsel vor. Roland? Okay. War das Ding wirklich bunt oder hast du uns nur verarscht? Ich habe Mist erzählt, weil das wurde mir zu abstrakt und dann habe ich gedacht, sage ich jetzt halt mal irgendwas Konkretes, weil ist ja egal. Also bei dem Abstraktionsgrad, ist das Ding, hat eine Rolle? Nee, also nur war Edge Badge Martin. Also ich glaube ja, wir haben uns ein bisschen verrannt. Ich Absolut. Würde sagen, waren denn die Beschädigungen, die er vermeiden wollte, an ihm? Wären sie an ihm gewesen, wäre die... Also wollte er vielleicht Beschädigungen an sich selbst vermeiden? Ja. Okay. Wären diese Beschädigungen... Ja. Janis? Hat er noch... Janis? Wären diese Beschädigungen geistig gewesen? Das weiß ich nicht. Blieb der Gegenstand unbeschädigt? Wieder Gegenstand. Ich rede jetzt hier nicht mehr über Gegenstände. Ich habe da keine Lust mehr zu. Denkt euch irgendwas anderes aus. War es eine Art Hautekzem oder irgendwie sowas? Eine Art Hautekzem? Ja, was ist denn mit dir? Nein, keine Ahnung. Hallo Jens, Jens ist wieder da. Grüezi. Hallo Claudia. Grüezi. Ach ja, Claudia. Hallo. Na komm hier, machen wir alle Leitungen voll. Die Luise ist noch dran. Hallo Luise. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Grüezi, Luise. Hallo Grüezi. Ja, war das Objekt, mit dem er versuchen wollte, etwas zu vermeiden, ein Stock? Nein. Das Objekt, du sagst, es ist kein, ist es überhaupt ein Gegenstand? Nein. Ist es ein anderer Mensch? Nein. Ist es ein Tier? Ja. Ein Tier? Ja, ein Tier spielt eine Rolle. Ja, auch ein Tier könnte ein Behälter voller Wasser sein. Ein Tier ist ein Behälter voller Wasser. Oder außer Hunde. Hunde sind Behälter voller Stuhl. War das Tier größer als ein Reh? Ja, das Tier war größer als ein Reh. Wie wird denn ein Reh? Nicht alle durcheinander, Leute. Bitte. Jens? Wie nimmst du ein Reh als Maßstab? Naja, ist doch süß. Also Entschuldigung, der Schaden, den er vermeiden wollte. Ja. An sich. Albrecht, wenn du noch einmal reinquatschst, schmeiß ich dich raus. Nochmal bitte, Jens. Also nochmal um zu rekapitulieren. Er wollte einen Schaden an sich vermeiden. Ja. Der Schaden, war das denn ein körperlicher Schaden? Eventuell. Also er muss auch schon mit ja oder dann ja. Ein körperlicher Schaden. Also wenn er das nicht getan hätte, wäre ihm der Schaden alsbald erlitten. Er wäre ihm entstanden oder er hätte ihn erlitten. Und da kann ich, ja, wahrscheinlich. Er musste davon ausgehen, dass das so ist. Aber der Schaden, das war jetzt nicht so, dass er quasi versucht hat, sich irgendwie eine Wunde zuzunähen oder so. Das, ja. Er ist ja trotzdem gestorben. Okay, ich habe eine Idee. Eine Idee, Martin hat eine Idee. Und zwar, er saß in seinem Auto, nichts ahnt, ist nach Hause gefahren, plötzlich ein Tier, was größer ist als ein Reh, rennt auf die Straße, er weicht aus, verreißt das Lenkrad, fährt gegen einen Baum. Nee. Gute Idee. Damn. Gute Idee, aber leider komplett falsch. Schade. War er Autofahrer? War er was? Autofahrer. Nee. Wer war denn das? Ich nicht. Ich nicht. War es ein Elch? Bitte? War es ein Elch? Es war kein Elch. War es ein Elefant? Nein, kein Elefant. War es ein Hai? Es war kein Hai. Ist die Art des Tieres relevant? Was sagst du, Martin? Ist die Art des Tieres relevant? Ja, ist sie. Jens? War es ein Pferd? Richtig, Pferd. Okay. Das bringt uns jetzt aber nicht wirklich weiter, oder? So ist es. War er Reiter? Nein. War er Jogger? Nee. Hat ihn wollte verhindern. Ist er vor einem Pferd geflüchtet und ist aus dem Fenster gesprungen und war irgendwie im 10. Stock oder so und deswegen hat er sich wehgetan? Ich finde das immer so schön, diese ganzen schönen, konsistenten Geschichten. Nö. Das Pferd im 10. Stock. Genau, auf dem Flur. Humpt da. Hat das Pferd ihn direkt umgebracht? Bitte was? Hat das Pferd ihn direkt umgebracht? Kann man so sagen, ja. Haben Sie ihn aufgeschlagen? Bitte was? Was ausgeschlagen? Ja, oder getreten, oder? Das Pferd hat getreten. Hat es dann nicht gestorben? Ja, aber wo hat's hingetreten? Warum hat's getreten? Ah, ich habe auch eine Idee. Ja, Lisa? Ich habe eine Idee. Könnte es vielleicht sein, dass er das Also, dass er nicht wollte, dass das Pferd irgendjemand umrampelt und hat es deswegen angeschoben. Das könnte sein, ja. Und den dann getreten. Ja, das könnte sein. Ist aber nicht so. Ist aber nicht so. Ja. Ist er rückwärts an das Pferd rangegangen? Nö. Wollte er, hatte er einen offenen Schnürsenkel und wollte verhindern, dass er hinfällt und sich wehtut und hat sich deswegen gebückt hinter einem Pferd, um den Schnürsenkel zuzuwinden. Dabei dann gefurzt, darüber hat sich das Pferd so fürchterlich erschreckt, dass es ausgeschlagen. Nein. Genau. Nee, aber gar nicht. War das Pferd lebendig oder in Lasagnenform? Ja. War das Pferd lebendig? Nein, ja. Wollte er, dass das Pferd ihn tritt? Nein. Oder? Obwohl, warte mal, ich gucke nur. Ja, wollte er. Hm? Was? Wusste er, dass das ein Pferd ist? Ja. Okay. Wollte er Geld von der Versicherung irgendwie einsammeln? Nee. Wollte er die Pferdefarm verklagen, dass das Pferd ihn getreten hat? Nein. In Amerika wäre es sicher möglich. In Amerika ist alles möglich. War er irgendwo, wo er sich eigentlich nicht aufhalten sollte? Nö. Wollte er vom Pferd verletzt werden? Er wollte vom Pferd verletzt werden, ja. Um dann krankgeschrieben zu werden oder so. Um dann krankgeschrieben zu werden oder so. Ach, vielleicht wollte er nicht in die Schule gehen? Nein. War es das oder so? Warte, Lisa? Hat es was mit der Religion zu tun? Nein. Pferdereligion. Hat das Pferd ihn oberhalb der Lücken getroffen? Ja. Das ist doch jetzt die Kopffrage. Nochmal, Albrecht? Hat das Pferd ihn am Kopf getroffen? Nein. Am Hals? Kehlkopf? Ja, Kehlkopf. Oder? Ja, Kehlkopf. Ja, aber das spielt ja auch keine Rolle. Wir müssen ja wissen, warum das Pferd... Jetzt wisst ihr, woran er gestorben ist. Aber warum hat das Pferd ihn getreten? Warum wollte er, dass das Pferd ihn tritt? Wie hat er dafür gesorgt? Wollte? Nö. Wollte er nicht zum... Wie alt war er nochmal? 19. Wollte er nicht zum Wehrdienst? Ja. Ich habe eine Theorie. Nee, du hast jetzt keine Theorie, sondern der Jens ist noch dran. Also er hat sich vom Pferd, also er wollte sich vom Pferd treten lassen, ja, damit er dann quasi krankgeschrieben ist, damit er nicht zum Militär muss. Ja. Das ist Entschuldigung. Aber warum hat das Pferd ihn totgetreten? Also, weil er irgendwie das Pferd beleidigt hat. Ich überlege jetzt, ob ich das auflöse und noch ein neues Rätsel zum Besten gebe oder ob wir oder ob. Ja, dann hat er das Pferd wahrscheinlich geschlagen, damit das Pferd ihn tritt. Irgendwo im Scheiß. Noch besser. Während des Zweiten Weltkriegs wollte ein 19-jähriger Amerikaner seine Einberufung zum Kriegsdienst verhindern. Das mit dem Alter ist ganz interessant, weil ne, das Durchschnittsalter der Soldaten im Zweiten Weltkrieg, also der US-Soldaten, war 19. Oder? War das 19? Nee, stimmt gar nicht. Stimmt, 25 und in Vietnam war es 19, genau. Siehst du, dann ist es auch scheißegal, wie alt der war. 26 und 19 waren die Zahlen, genau. Naja. Gibt es einen Wehrdienst in Amerika? Nee, ne? Bitte? Gibt es einen Wehrdienst in Amerika? Damals gab es einen, ja. Ja, kleinen Krieg, aber sonst nicht. Nee, sonst nicht. Verhindern. Seine Idee war, sich auf der Farm seines Urgroßvaters versehentlich zu verletzen und mit Hilfe eines Attests vom Dienst an der Front sich mit einem Attest vom Dienst an der Front zu drücken. Doch all seine Versuche, ein Pferd dazu zu bewegen, ihm auf den Fuß zu treten und einige Zehen zu brechen, misslangen. Als er dem Gaul daraufhin einen wütenden Tritt verpasste, kalte das Tier aus und traf den Mann an der Kehle. Er starb wenig später. Ja, stimmt. Da hätte ich nicht gedacht, dass sie das rauskriegt. So, dann kommt jetzt das letzte Rätsel für den heutigen Abend. Ich will nicht sagen, ich habe heute 2,5 Rätsel gelöst. Ja, das ist nicht schlecht. Für einen Schweizer, ne? Ja, ich bin ja kein Schweizer, aber man muss schon... Beuteschweizer. Vorher wollte ich mich noch mal kurz verabschieden. Ich werde jetzt gehen. Alles klar, Janis. Eine schöne Nacht, ein schönes Wochenende. Jo, guten Nacht. Tschüss, danke. Warum dauert das so lange, heißt das Rätsel. Zwei Männer saßen eine Stunde lang vor einer geschlossenen Tresortür. Was ist da passiert? Entschuldigung, kannst du es nochmal wiederholen? Tresor knacken sollte. Zwei Männer saßen eine Stunde lang vor einer geschlossenen Tresortür. Ja, haben den Schlüssel vergessen? Keine Ahnung, ich muss jetzt gerade mal schnell die Lösung lesen. Okay. Ihr könnt euch untereinander unterhalten, aber Fragen stellen ist Unsinn. Ich glaube, die Männer haben sich irgendwie versehentlich beim Gaunen eingeschlossen. Und haben dann keinen Schlüssel zum Rauskommen. Nö. Oder sie haben, ich glaube, an ein Zeitschloss. Ich weiß es jetzt. Zwei Männer saßen eine Stunde lang vor einer geschlossenen Tresortür. Warum? Haben sie vergessen, wenn die Tresortür aufmacht? Nö. War das ein Schweizer Tresor? Der braucht ein bisschen länger, bis er auf wird. Nö. Wollten Sie den Tresor öffnen? Lisa? Warst du in einer Bank? Nein. Albrecht? Hm. Wollten Sie die Tresortür öffnen? Ja. Warst du in einem Hotel? Im Tresor? Nein. Sie waren außerhalb vom Tresor? Ja. Ist es wichtig zu wissen, was ist wieder, ist es wichtig zu wissen, wie der Tresor gesichert war? Kannst du ein bisschen besser ins Mikrofon sprechen, Albrecht? Man versteht dich kaum. War es wichtig zu wissen, wie der Tresor gesichert war? Nein. Befand sich der Tresor in einem Hotel? Nein. War das so ein Houdini-Zaubertrick? Nein. Ist es wichtig zu wissen, wo der Tresor stand? Ja. In der Bank? Nö. War jemand in dem Tresor, der den öffnen wollte, von innen? Nee. Ist wichtig, was im Tresor war? Nö. Oh. Aber warum sind die einfach so gestorben? Die Frage habe ich nicht verstanden. Sind die einfach so gestorben? Nee. Ist überhaupt jemand gestorben? Nee. War die Tresor in einem öffentlichen Gebäude? Nein. Waren die dumm und wussten nicht, wie ein Tresor funktioniert? Nochmal, Jens? Waren die dumm und wussten nicht, wie ein Tresor funktioniert? Nö. Also haben die an den Tresor geklopft und haben gedacht, das wäre einfach eine Tür? Nö. Waren das Diebe? Ja. Hatten Sie den Tresor bereits von seinem ursprünglichen Ort entfernt? Nein. Wurden Sie gefasst? Ja. Wurden Sie noch zwei Stunden an diesem Ort festgehalten, um den Sachverhalt zu klären? Was? Wurden die Diebe, nachdem sie erwischt wurden, noch zwei Stunden dort festgehalten? Nein. Haben Sie auf den Fluchtwagen gewartet? Nein. Wollten Sie den Tresor mitnehmen? Nein. War der Plan, dass der eine quasi einen Tunnel durch den Tresor irgendwie gräbt und der ist einfach nicht gekommen? Nein. War der Tresor beschädigt? Also, Lisa? War der Tresor größer als ein Meter? Das weiß ich nicht. Martin? War er beschädigt? Wer? Der Tresor. Nö. Wollten Sie auf den gehen? Also, Entschuldigung, ich bin auch. Bin ich jetzt dran? Ja. Okay. Wollten Sie, also Sie sind angenommen, sind eingebrochen in der Wohnung und wollten Sie auf denjenigen warten, der den Code kannte? Nö. Gab es nur die zwei Männer in dem Fall? Ja. Gab es in dem Tresor etwas, was die Männer haben wollten? Vermutlich. Wurden Sie dabei erwischt, wie Sie den Tresor öffnen wollten? Ja. Wurden Sie von dem Besitzer erwischt? Das weiß ich nicht. Nee, wollten Sie nicht. Wollten Sie den Tresor überhaupt knacken? Ja. Wollten Sie den Code irgendwie herausfinden? Nein. So Ohrmuschel irgendwie an den Tresor? Mm-mm. Hatten Sie Sprengladungen an den Tresor angebracht, die nicht hochgingen? Nein. Okay. War der Tresor alarmgesichert? Kann sein, keine Ahnung. Hatten Sie einen Bohrer? Nein. Ist es relevant von dem? Jens? Säure? Nein, Lisa? War es relevant, von wem die erwischt wurden? Von der Polizei. Hatten Sie Clownsmasken auf? Nein, und kein Pferd dabei. Sie waren mit Clownsmasken zu Pferde. Waren Schweizer. Was, Schweizer? Ja. Nein, also keine Ahnung. Warum dauert das so lange? Was dauert das so lange? War es in Amerika? War das in Amerika? Ich glaube ja. Warte mal, ich gucke gerade mal nochmal. Ich habe schon weggepackt, weil ich sowieso nicht mehr davon ausgegangen bin, dass ihr das noch lösen werdet. Das ist so absurd. Ja, es war in Amerika, natürlich. Only in America. Could there be someone? War es in einem Spielcasino? Nein, war es nicht. War es einer? Das war schon ein echter Tresor. Es war ein echter Tresor und es ist ein Cliffhanger für den ersten Freitag im Mai. Da spielen wir dieses Rätsel weiter. Wenn ihr dabei sein wollt, seid doch bitte wieder dabei. Ich würde mich freuen. Also erster Freitag im Mai ab 22 Uhr, da spielen wir dieses Rätsel als Cliffhanger weiter. Martin, Jens, Roland, Luise, Lisa und Albrecht und alle anderen, die dabei waren, vielen Dank fürs Mitspielen. Schönen Abend und schönes Wochenende. Schönen Abend auch. Danke, tschüss. Es geht hier jetzt gleich weiter im Programm, wie es immer weitergeht im Programm, denn schließlich machen wir hier 24 Stunden lang Programm mit dem Night Flight und dem Kollegen André Langenfeld, der dreht dann hier ein paar Platten, dann könnt ihr tanzen und wir hören uns wieder am kommenden Freitag und ich glaube, da wollte ich mit euch mal über Geschichten aus der Disco reden. Habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch ein schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Fritz. Und das hört man.